Der Meister sagte zu mir, Hitler ist ein außergewöhnliches Wesen. Es hat in der Welt noch keinen Mann mit dem Willen Hitlers gegeben. Es ist das Wesen des unumschränkten Willens. Hitler ist ein Gesandter. Ich sah ihn im Astral und er hat mich auch gesehen. Hitler hat die Fähigkeit, die Energie zum Astral freiwillig zu überschreiten. Das gelingt nur durch die Einweihung. Und wenn dies nicht so ist, so ist man freiwillig auf diese Welt gekommen, um eine Mission zu erfüllen. Man ist dann ein hochentwickeltes Wesen, ein Bodhisattva, ein Tulku. In diesem Fall ist eine Einweihung nicht notwendig, weil man die Verkörperung einer Gottheit ist. Es ist möglich, dass Hitler dies ist. Der Meister machte immer Gebrauch von heiligen Wörtern, wenn er sich auf heilige Angelegenheiten bezog. Professor C.G. Jung, weil er sich in einer profanen Welt der aktuellen Wissenschaften, der Psychologie, bewegen musste, hat dasselbe Thema vom wissenschaftlichen Gesichtspunkt aus behandelt. Aber er hat unbedingte, außergewöhnliche Erklärungen über Hitler gegenüber H.R. Knickerbocker abgegeben, in einem Interview, das im Hearst International Cosmopolitan in New York im Januar 1939 veröffentlicht wurde. Jung sagte Folgendes: Hitler ist ein geistiges Gefäß, eine Halbgottheit, noch besser ein Mythos. Mussolini ist ein Mensch, folglich muss im faschistischen Italien alles einen menschlicheren Charakter haben als im narzisstischen Deutschland, wo die Dinge sich durch Enthüllung ereignen. Als Mensch existiert Hitler kaum. Auf jeden Fall verschwindet er hinter der Rolle. Ich sah den Duce und den Führer zusammen, als Mussolini den offiziellen Besuch Hitlers erwiderte. Ich hatte das Glück, mich ganz in ihrer Nähe zu befinden und konnte sie somit gut beobachten. Ich sah Mussolini sich wie ein Kind freuen über den Parademarsch der deutschen Soldaten. Goose Step im Gänseschritt und über den Galopp des Musikzuges der Kavallerie, wobei die Paukenschläger die Pferde nur durch den Druck ihrer Beine lenkten, da sie ja die Hände zum Schlagen der großen Trommeln brauchten. Wir in Chile kennen dieses gut oder kannten es, denn unsere Kavallerie machte das genauso und unsere Infanterie marschiert noch immer den Goose Step, zum Glück. Mussolini machte aus seiner ästhetischen Gefühlsregung über dieses Schauspiel kein Hehl. Und als er nach Italien zurückgekehrt war, hat er dort auch den Goose Step im italienischen Heer eingeführt. Es ist wahr, dieser Marschschritt ist das eindrucksvollste, das man sehen kann. Im Vergleich zu Mussolini machte Hitler den Eindruck eines Gestelles, eines Scaffolding, ein mit Kleidung bezogenes Holzgerüst, ein Automat mit einer Maske wie ein Roboter oder jemand mit der Maske eines Roboters. Während der ganzen Militärparade hat er nicht einmal gelächelt. Er verhielt sich mürrisch. Er zeigte keinerlei menschliche Anzeichen. Sein Ausdruck war unmenschlich, der eines Wesens mit einer fortwährenden Absicht, einem Ziel ohne Sinn für Humor. Der Humor, etwas, wovon die Wesen des Kali-Yuga und der Dämonen so viel Gebrauch machen. Hitler sah aus wie der Doppelgänger einer wirklichen Person, so als ob Hitler der Mensch wie ein Zusatz darin stecke, absichtlich verborgen, um den Mechanismus nicht zu stören. Welch ein außerordentlicher Unterschied zwischen Hitler und Mussolini. Bei Mussolini hat man das Gefühl, ein menschliches Wesen vor sich zu haben. Bei Hitler ist man entsetzt, scared. Man weiß, dass man niemals mit diesem Menschen sprechen kann, denn da ist niemand. Es ist kein Mann, es ist eine Gemeinschaft. Es ist keine Einzelperson, es ist eine vollständige Nation. Ein Tulku mit urtümlichen und heiligen Wörtern gesagt. Ich nehme es als literarische Wahrheit an, dass er keine persönlichen Freunde hat. Man kann sich Hitler nicht durch einen persönlichen Kontakt erklären, wie man sich kein Kunstwerk erklärt, indem man die Persönlichkeit des Künstlers erforscht. Das große Kunstwerk ist das Ergebnis der gesamten Welt, in der der Künstler lebt, und der Millionen Menschen, die ihn umgeben, und der Tausende von Gedankenströmen. Mussolini kann einen Nachfolger finden, aber ich sehe niemanden, der einen Hitler ersetzen könnte. Hitler darf nicht heiraten. Wenn er heiraten würde, hörte er auf, Hitler zu sein. Ich würde mich nicht wundern, wenn er sein Sexualleben für die Sache geopfert hätte. All diese Erklärungen, Jungs, sind so außerordentlich, dass wir mehr als einmal darauf zurückkommen müssen. Jung fuhr fort: Die wahre Leidenschaft Hitlers ist Deutschland. Das bedeutet gleichzeitig, dass er von einer Idee besessen ist. Die Idee ist immer weiblich. Die Mentalität ist eine Frau, denn der Kopf, das Gehirn, ist schöpferisch wie der mütterliche Schoß. Das Unbewusste des Mannes ist weiblich, Anima. Das der Frau ist männlich, Animus. Hitler hat keinen persönlichen Ehrgeiz. Seine Bestrebungen gehen viel weiter hinaus über die eines gewöhnlichen Menschen. Die Macht Hitlers ist keine politische, sondern eine magische. Um diesen Ausdruck zu verstehen, ist es notwendig zu wissen, was das Unbewusste ist. Es ist der Teil unserer geistigen Beschaffenheit, über die wir beinahe keine Kontrolle haben, welcher Gedanken und auch Folgerungen beinhaltet, über die wir uns nicht bewusst sind.